Kundgabe 4930. Empfangen durch Bertha Dudda am 10.07.1950. Liebe zu Gott. Liebe zum Nächsten. Arbeiter im Weinberg. Euch geht das Wort Gottes zu, und ihr stehet dadurch im Erkennen der Wahrheit. Ihr seid wissend und könnet eure Mitmenschen belehren. Somit seid ihr also Arbeiter im Weinberg des Herrn. Eine Arbeit kann dem Menschen eine Freude, aber auch eine Last sein. Und letzteres dann, wenn sie widerwillig ausgeführt wird, wenn sie ihm also keine Freude macht. Für den Herrn zu arbeiten in seinem Weinberg ist eine freiwillige Dienstleistung. Und was freiwillig getan wird, bereitet auch Freude, selbst wenn die Arbeit schwer ist. Für Gott und sein Reich tätig zu sein auf der Erde, ist die schönste Arbeit für einen Menschen, der ihn liebt. Also ist die Liebe zu Gott ausschlaggebend, welche Freude die Arbeit den Menschen bereitet. Und diese Liebe zu Gott muss in dienender Nächstenliebe sich äußern. Es muss der Mensch Gott dienen, indem er dem Nächsten Hilfe leistet in seiner Not. Dann wird ihn tiefer Friede und innere Beseligung erfüllen. Und er wird Gott ein getreuer Knecht sein. Was euch nun von Gott geboten wird, das soll euch veranlassen zu dienender Nächstenliebe. Denn es ist geistiges Gut, das für eure Mitmenschen unentbehrlich ist, das sie selbst nicht besitzen und das ihnen somit zugeführt werden soll. Daran ist die Menschheit arm, während ihr einen unermesslichen Reichtum besitzet, einen Schatz, den ihr ständig vergrößern sollet und mit dem ihr jeden beglücken könnet, dem ihr euch mitteilet. Dann dienet ihr Gott und dem Nächsten. Und dann erfüllet ihr auch das göttliche Liebegebot. Und ihr stehet selbst im Segen Gottes, der euch zu seinen Arbeitern erwählet hat, weil er um euren Willen weiß, für ihn tätig zu sein. Und darum habt ihr keinen Anlass zur Mutlosigkeit. Ihr habt keinen Anlass zu zweifeln, solange ihr von oben sein Wort empfanget, das euch seine Liebe beweiset und das ihr ihm mit eurer Liebe vergelten sollet. Seid gut und hilfreich gegen eure Nächsten, und ihr gebt ihm dadurch einen Beweis eurer Liebe zu ihm, die euch wahrlich wird vergolten werden. Amen.